Abschnitt 14 aus Die Pickwickier, Band 1 von Charles Dickens, übersetzt von Karl Kolb. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 14. Kapitel. Einige Nachrichten über Eatonsville, über den Stand der dortigen Parteien und über die Wahl eines Parlamentsmitgliedes für diesen alten, loyalen und patriotischen Flecken. Wir wollen offen gestehen, dass wir bis zu der Zeit, wo wir uns zuerst in die Masse der Papiere des Pickwick Clubs versenkten, noch nie etwas von Eatonsville gehört hatten. Auch wollen wir mit gleicher Freimütigkeit bekennen, dass wir bis auf den heutigen Tag vergeblich den Beweisen für die wirkliche Existenz einer Ortschaft dieses Namens nachgeforscht haben. In jede von Herrn Pickwicks Aufzeichnungen und Angaben das größte Vertrauen setzend und uns nicht erkühnend, unsere eigenen Gedanken den gedachten Notizen des großen Mannes entgegenzustellen, haben wir jede Autorität zu Rate gezogen, die wir in Betreff des fraglichen Gegenstandes nur möglicherweise auftreiben konnten. Wir haben allerdings jeden Namen in den Listen A und B durchgegangen, ohne dem von Eatonsville zu begegnen. Wir haben mit der größten Sorgfalt jeden Winkel auf den Spezialkarten unserer Grafschaften geprüft und unsere Untersuchung hatte dasselbe Resultat. Wir glauben deshalb annehmen zu dürfen, dass Herr Pickwick aus einer ängstlichen Besorgnis, um nirgends Anstoß zu geben und aus jenem Zartgefühl, das ihm nach dem Zeugnis aller, die ihn kennen, in so hohem Grade inwohnt, absichtlich einen fingierten für den wirklichen Namen der Stadt unterschoben hat, in welcher er seine Beobachtungen anstellte. Wir werden in dieser Vermutung durch einen an sich geringfügigen und unbedeutenden, aber aus unserem Gesichtspunkte Beachtung verdienenden Umstand bestärkt. In Herrn Pickwicks Diarium steht nämlich das Faktum aufgezeichnet, dass er sich mit seinen Gefährten auf der Post habe einschreiben lassen, um mit dem Norwicher Wagen abzufahren, welche Notiz jedoch später wieder ausgestrichen ist, als wenn er die Absicht gehabt hätte, sogar die Richtung zu verheimlichen, in welcher jener Wahlflecken gelegen ist. Wir wollen daher keine weiteren Konjekturen über diesen Punkt wagen, sondern lieber mit unserer Erzählung fortfahren, uns mit dem reichen Material begnügend, welches uns die Charaktere derselben an die Hand geben. Die Leute in Eatonsville hatten, wie die Bewohner so mancher anderen Städte, eine gar hohe Meinung von ihrer Bedeutsamkeit und jedermann da selbst ein großes Gewicht auf sein Beispiel legend, hielt sich für verpflichtet, mit Leib und Seele einer der beiden großen, das Städtchen spaltenden Parteien, den Blauen und den Gelben, beizutreten. Die Blauen ließen keine Gelegenheit vorübergehen, wo sie den Gelben entgegentreten konnten, sowie dagegen die Gelben jede Gelegenheit ergriffen, mit den Blauen Händel anzufangen. Die Folge davon war, dass es jedes Mal zu skandalösen Auftritten kam, wenn die Gelben und Blauen auf dem Rathaus, dem Markte oder bei Versammlungen auf öffentlichen Plätzen zusammentrafen. Bei diesem Mangel an Harmonie wurde jede Angelegenheit in Eatonsville zur Parteifrage. Wenn die Gelben den Vorschlag taten, den Marktplatz mit neuen Laternen zu versehen, so zettelten die Blauen öffentliche Versammlungen an und brachen den Stab über den wahnsinnigen Plan. Wenn die Blauen einen neuen Brunnen in der Hauptstraße anlegen wollten, so schrien die Gelben einer für alle und alle für einen über Verrücktheit. Es gab blaue Läden und gelbe Läden, blaue Wirtshäuser und gelbe Wirtshäuser. Es gab sogar einen blauen Flügel und einen gelben Flügel in den Kirchen. Natürlich war es ein wesentliches und notwendiges Erfordernis, dass jede dieser gewaltigen Partien ihr besonderes Organ hatte. Demzufolge tauchten in der Stadt zwei neue Blätter auf. Die Eatonsville Gazette und der Eatonsville Independent. Die erstere vertrat die Grundsätze der Blauen, die letztere trug entschieden Gelb als Grundfarbe. Beides waren ausgezeichnete Blätter. Welche vorzüglich leitende Artikel, welche mutige Angriffe. Unsere unwürdige Nebenbuhlerin, die Gazette, Das gemeine und niederträchtige Journal der Independence, das erbärmliche Lügenblatt der Independence, die schändliche Verleumderin, die Gazette. Diese und andere kühne Ausfälle waren in jeder Nummer zu Dutzenden anzutreffen und riefen bei der einen Hälfte der Bevölkerung die ungemessenste Freude, bei der anderen die höchste Erbitterung hervor. Herr Pickwick hatte vermöge seines gewohnten Scharfsinns und Sehergeistes einen besonders günstigen Moment zu seiner Reise in den Flecken gewählt. Nie war eine solche Spannung vorgekommen. Der ehrenwerte Samuel Slumkey von Slumkey Hall war der blaue Kandidat und Horatius Fitzkin von Fitzkin Lodge bei Eatonsville wurde von seinen Freunden dazu ausersehen, das Interesse der Gelben zu vertreten. Die Gazette stellte den Wählern von Eatonsville vor, dass nicht nur die Augen Englands, sondern der ganzen zivilisierten Welt auf sie gerichtet seien, und der Independent verlangte in gebieterischem Tone zu wissen, ob die Bürger von Eatonsville wirklich die großen Männer wären, für die sie von jeher gehalten worden seien, oder elende, sklavische Werkzeuge, welche weder den Namen Engländer noch die Segnungen der Freiheit verdienten. Noch nie zuvor war die Stadt in eine solche Aufregung versetzt worden. Es war abends spät, als Herr Pickwick und seine Freunde in Begleitung ihres dienstbaren Geistes Sam von dem Dache der Eatonsviller Postkutsche herabstiegen. Große blaue Seidenfahnen flatterten an den Wänden des Gasthauses zum Stadtwappen und in jedem Fenster waren ungeheure Papierbogen angeklebt, worauf mit gigantischen Buchstaben geschrieben stand, dass hier das Komitee des ehrenwerten Samuel Slumkey täglich seine Sitzungen halte. Eine Menge Gaffer war auf der Straße versammelt und betrachtete einen Mann auf dem Balkon, der sich zugunsten des Herrn Slumkey heiser schrie und bereits ein kirschrotes Gesicht hatte. Doch die Kraft und Stärke seiner Beweisgründe wurde von dem beständigen Gerassel einer großen Trommel, welche das Komitee des Herrn Fitzkens an der Straßenecke aufgestellt hatte, einigermaßen geschwächt. An seiner Seite stand ein geschäftiges Männchen, welches von Zeit zu Zeit den Hut abnahm und die Menge zu einem Beifallsgeschrei aufforderte, welches dann auch mit der größten Begeisterung ertönte. Und als der kirschrote Herr sich roter als jemals geschrien hatte, schien er seinen Zweck ebenso gut erreicht zu haben, als hätte ihn jedermann verstanden. Die Pickwickier waren nicht so bald abgestiegen, als sie von einer Gesellschaft der Redlichen und Unabhängigen umringt wurden, welche sie alsbald mit dreimaligem donnerndem Freudengeschrei empfingen, in das sofort die ganze Menge, denn für die Menge ist es nicht immer nötig zu wissen, wem ihr Freudengeschrei gilt, mit einem furchtbaren Triumphgebrüll einstimmte, das sogar den Kirschroten auf dem Balkon zum Schweigen brachte. »Hurray!« schrie die Menge zum Schlusse. »Noch ein Hurray!« kreischte der Kleine auf dem Balkon und wieder brüllte die Menge, als wären ihre Lungen von Gusseisen mit Stahlfedern. »Slumkey für immer!« schrien die Redlichen und Unabhängigen. »Slumkey für immer!« wiederholte Herr Pickwick seinen Hut abnehmend. »Nichts, Fisken!« schrie der Haufe. »In keinem Falle«, rief Herr Pickwick. »Hurray!« Und es erfolgte ein abermaliges Gebrüll wie von einer ganzen Menagerie, wenn der Elefant die Glocke zur kalten Küche gezogen hat. »Wer ist Slumkey?« flüsterte Herr Tubman. »Weiß nicht«, versetzte Herr Pickwick ebenso leise. »Psst, machen Sie keine Fragen. Es ist immer das Beste, bei solchen Gelegenheiten zu tun, was der große Haufe tut.« »Aber gesetzt es sind zwei Haufen«, warf Herr Snodgrass dazwischen. »Dann hält man sich an den größten«, entgegnete Herr Pickwick. »Ganze Bände hätten nicht mehr sagen können.« Sie traten ins Haus. Die Menge bildete ein Spalier und brüllte. Der erste Gegenstand, nach welchem sie sich erkundigten, war ein Nachtlager. »Können wir hier Betten haben?«, fragte Herr Pickwick den Kellner. »Weiß nicht, mein Herr«, versetzte der junge Mann, »fürchte, es ist alles besetzt, mein Herr. Will nachfragen, mein Herr.« Er entfernte sich, kehrte aber augenblicklich wieder zurück und fragte, ob die Herren blaue wären. da weder Herr Pickwick noch seine Gefährten ein besonderes Interesse an dem einen oder dem anderen Kandidaten nahmen, so war die Frage etwas schwer zu beantworten. Bei dieser Alternative erinnerte sich Herr Pickwick an seinen neuen Freund Herrn Perker. »Kennen Sie einen Herrn namens Perker?« fragte Herr Pickwick. »Ohne Zweifel, mein Herr. Agent des ehrenwerten Herrn Samuel Slumkey. Ein Blauer, denke ich.« »Oh ja, mein Herr.« »Dann sind wir auch Blaue«, sagte Herr Pickwick, aber da er bemerkte, dass der junge Mann bei dieser Akkommodationserklärung etwas unschlüssig aussah, so gab er ihm seine Karte und ersuchte ihn, wenn Herr Perker gerade im Hause sein sollte, ihn alsbald demselben vorzustellen. Der Kellner entfernte sich und kehrte im Augenblicke wieder mit der Einladung zurück, Herr Pickwick möchte ihm folgen. Er führte ihn in ein großes Zimmer im ersten Stock, wo Herr Perker an einem langen Tische saß, der mit Büchern und Papieren bedeckt war. »Ah, mein lieber Herr«, sagte der kleine Mann ihm entgegentretend, »sehr glücklich, Sie zu sehen, mein lieber Herr, sehr glücklich. Bitte nehmen Sie Platz. So haben Sie also Ihren Plan ausgeführt. Sie sind hierher gekommen, um einer Wahl beizuwohnen, nicht wahr?« Herr Pickwick bejahte. »Ein großer Kampf, mein lieber Herr«, sagte der Kleine. »Ich bin entzückt, dies zu hören«, versetzte Herr Pickwick, seine Hände reibend. »Ich sehe nichts lieber als festen Patriotismus, auf welcher Seite er auch sein mag. Und so ist es also ein heißer Kampf?« »Oh ja«, antwortete der Kleine, »sehr heiß, in der Tat. Wir haben alle Gasthäuser für unsere Partei in Beschlag genommen und unseren Gegnern nichts als die Bier schenken gelassen. Ein vorzüglicher Staatsstreich, mein lieber Herr, nicht wahr?« Und der Kleine lächelte selbstgefällig und nahm eine tüchtige Prise. »Und was wird wohl das Ergebnis des Kampfes sein?«, fragte Herr Pickwick. »Noch zweifelhaft, mein lieber Herr, ziemlich zweifelhaft bis jetzt«, antwortete der Kleine. »Fitzkens Leute haben 33 Wähler im Weißen Hirsch in den Wagenschuppen gesperrt.« »In den Wagenschuppen?«, fragte Herr Pickwick, über diesen Staatsstreich gewaltig erstaunend. »Sie haben sie dort eingesperrt, bis sie dieselben nötig haben«, fuhr der Kleine fort. »Der Zweck ist, wie Sie sehen, dass wir Ihnen nicht beikommen sollen. Und selbst wenn wir es könnten, würde es nichts helfen, denn Sie haben sie absichtlich betrunken gemacht. Ein gescheiter Bursche, Fitzkens Agent. Sehr gescheit in der Tat.« Herr Pickwick starrte dem Sprecher ins Gesicht und sagte nichts. »Und doch haben wir ziemlich Hoffnung«, setzte Herr Perker seine Mitteilungen fort, indem er seine Stimme bis zum Geflüster dämpfte. »Wir hatten eine kleine Teegesellschaft hier gestern Abend. 45 Frauen, mein lieber Herr, und gaben jeder einen grünen Sonnenschirm zum Andenken, als sie nach Hause gingen.« »Einen Sonnenschirm?«, fragte Herr Pickwick. »Tatsache, mein lieber Herr, Tatsache. 45 grüne Sonnenschirme zu 7 Schillingen und 6 Pensen das Stück. Alle Frauen lieben den Putz, außerordentlich die Wirkung dieser Sonnenschirme. Sicherten uns ihre Männer alle und die Hälfte ihrer Brüder. Gewalkte Strümpfe, Flanell und all das Zeug ist Larifari. Meine Idee, mein teuerster, ganz meine Idee. Hagel, Regen und Sonnenschein, Sie können keine 20 Schritte auf der Straße gehen, ohne wenigstens einem halben Dutzend grüner Sonnenschirme zu begegnen.« Hier brach der Mann in eine Art krampfhaftes Gelächters aus, das durch den Eintritt eines Dritten unterbrochen wurde. Es war eine kleine, schmale Figur mit einem roten Haar, das hin- und wieder lichte Stellen zeigte und einem Gesichte, in welchem sich feierliche Wichtigkeit neben unergründlicher Gelehrsamkeit ausdrückte. Er trug einen langen braunen Oberrock, eine schwarze Tuchweste und modefarbige Beinkleider. Ein Augenglas hing an seiner Brust und auf seinem Kopfe saß ein niederer Hut mit breiter Krempe. Der neue Ankömmling wurde Herrn Pickwick als Herr Pott, Herausgeber der Eatonville Gazette, vorgestellt. Nach einigen wenigen einleitenden Bemerkungen wandte sich Herr Pott an Herrn Pickwick und fragte mit feierlichem Tone, »Dieser Kampf erregt großes Interesse in der Hauptstadt, mein Herr.« Ich glaube ja, antwortete Herr Pickwick. Ich habe Grund zu vermuten, sagte Herr Potts, indem er Herrn Pickwick um Beistimmung ansah, ich habe Grund zu vermuten, dass mein Artikel im letzten Samstagblatt einiges dazu beigetragen. Ohne Zweifel, bestätigte der Kleine. Die Presse ist doch ein mächtiger Hebel, meinte Pott. Herr Pickwick gab seine vollste Zustimmung zu dieser Bemerkung. »Aber ich schmeichle mir, mein Herr«, sagte Pott, »dass ich die ungeheure Gewalt, die mir anvertraut ist, nie missbraucht habe. Ich schmeichle mir, mein Herr, dass ich das edle Werkzeug, das in meine Hände gelegt ist, nie gegen den heiligen Schoß des Privatlebens oder den zarten Hauch des persönlichen Rufes gekehrt habe. Ich schmeichle mir, mein Herr, dass ich meine Kräfte, so schwach sie auch sein mögen, und sie sind schwach, wie ich wohl weiß, dem Streben geweiht habe, einen Vertreter der Prinzipien des, welche sind...« Hier schien den Herausgeber der Eatonsville Gazette ein Räuspern anzuwandeln, und Herr Pickwick kam ihm zu Hilfe und sagte, »Gewiss!« »Und was, mein Herr?« sagte Pott. »Wie, mein Herr? Erlauben Sie mir die Frage an Sie als einen unparteiischen Mann. Wie ist die öffentliche Meinung in London über meinen Kampf mit den Independenten?« »Sehr aufgeregt ist alles, da ist kein Zweifel«, erwiderte Herr Perker mit einem Blicke voll Schlauheit, der wahrscheinlich bloß zufällig war. »Der Kampf«, versetzte Pott, »soll so lange dauern, als ich Kraft und Leben habe und das bisschen Talent, mit dem ich begabt bin, mir innewohnt. Von diesem Kampfe, und mag er die Gemüter noch so sehr aufregen und die Geister in Bewegung setzen, dass sie die gewöhnlichen Geschäfte des alltäglichen Lebens darüber versäumen, von diesem Kampfe, sage ich, will ich nicht ablassen, bis ich meine Ferse auf den Independent von Eatonsville gesetzt haben werde. Die Bevölkerung von London und die Bevölkerung unseres Vaterlandes soll wissen, dass sie auf mich rechnen kann, dass ich sie nicht verlassen werde, dass ich entschlossen bin, ihre Sache zu verfechten bis ans Ende.« »Ihre Denkungsart ist edel, mein Herr«, sagte Herr Pickwick und schüttelte dem edelmütigen Pott die Hand. »Sie sind, wie ich bemerke, mein Herr, ein Mann von Einsicht und Kopf«, bemerkte Herr Pott, beinahe atemlos durch die Heftigkeit, womit er seinen Patriotismus auskramte. »Ich bin sehr glücklich, die Bekanntschaft eines Mannes wie Sie zu machen.« »Und ich«, erwiderte Herr Pickwick, »fühle mich hochgeehrt durch die gute Meinung, die Sie von mir hegen. Erlauben Sie mir, mein Herr, Ihnen meine Reisegefährten vorzustellen, welche die übrigen Mitglieder des Clubs bilden, den ich, mit Stolz sage ich es, gegründet habe.« »Es wird mich unendlich freuen«, antwortete Herr Potts. Herr Pickwick verließ das Zimmer, holte seine drei Freunde und stellte sie in der gebührenden Form dem Herausgeber der Eatonsville Gazette vor. »Nun, mein lieber Potts«, fragte der kleine Herr Perker, »nun ist die Frage, was machen wir mit unseren Freunden?« »Wir können, denke ich, hier im Hause unterkommen«, meinte Herr Pickwick. »Nicht ein elendes Bett mehr, mein lieber Herr, nicht ein Bett mehr frei.« »Sehr ärgerlich«, murrte Herr Pickwick. »Außerordentlich«, bemerkten seine Reisegefährten. »Mir fällt was ein«, über diesen Punkt vermittelte Herr Pott, »etwas, das zum Zweck führen dürfte. Es sind noch zwei Betten im Pfauen, und ich darf kühn behaupten, was Frau Pott betrifft, so wird es sie außerordentlich freuen, Herrn Pickwick und einen seiner Freunde bei sich zu bewirten, wenn die beiden anderen Herren und ihre Diener sich so gut es geht im Pfauen behelfen wollen.« Nachdem Herr Pott seine Einladung mehrmals wiederholt und Herr Pickwick sich wiederholt mit der Erklärung gesträubt hatte, er könne sich nicht entschließen, Herrn Potts liebenswürdige Ehehälfte zu belästigen oder zu stören, ward es entschieden, dass dies das einzige Auskunftsmittel sei, welches getroffen werden könnte, und so wurde es denn getroffen. Nach der gemeinschaftlichen Tafel im Stadtwappen schieden die Freunde, Herr Tupman und Herr Snodgrass verfügten sich in den Pfauen, und Herr Pickwick und Herr Winkle begaben sich in die Wohnung des Herrn Pott, nachdem sie zuvor ausgemacht hatten, sich am nächsten Morgen wieder im Stadtwappen zu versammeln und den Zug des ehrenwerten Samuel Slumkey auf den Wahlplatz zu begleiten. Herrn Potts Familie bestand aus ihm und seiner Ehehälfte. Alle Männer, die ihr Genius auf eine große Höhe in der Welt gestellt hat, haben gewöhnlich irgendeine kleine Schwäche an sich, welche durch den Kontrast mit ihrem öffentlichen Charakter noch mehr hervorgehoben wird. Hatte Herr Pott eine Schwäche an sich, so war es vielleicht diejenige, dass er zu tief unter dem Pantoffel stand. Wir fühlen uns nicht berechtigt, irgendeinen besonderen Nachdruck auf diese Tatsache zu legen, weil bei der gegenwärtigen Gelegenheit Herr Pott sein ganzes einnehmendes Wesen aufbieten musste, um die beiden Herren bei sich einzuführen. »Meine Liebe«, sagte Herr Pott, »Herr Pickwick aus London.« Madame Potts empfing den väterlichen Handdruck mit bezaubernder Anmut und Herr Winkle, welcher noch gar nicht vorgestellt worden war, machte in einem dunklen Winkel Kratzfüße auf Kratzfüße, welche nicht beachtet wurden. »Mein lieber Potts«, sagte Madame Potts. »Mein Leben«, sagte Herr Potts, »ich bitte, stelle den anderen Herrn vor.« »Ich bitte tausendmal um Verzeihung«, sagte Herr Potts. »Erlauben Sie, Madame Potts, Herr Winkle«, ergänzte Herr Pickwick. »Winkle«, wiederholte Herr Pott, und die Zeremonie der Einführung war vorüber. »Wir müssen sehr um Entschuldigung bitten, Madame«, bemerkte Herr Pickwick, »dass wir schon nach einer so kurzen Bekanntschaft eine solche Störung in Ihrem Hauswesen veranlassen.« »Sprechen Sie nicht davon, meine Herren, ich bitte«, versetzte die weibliche Hälfte der Pottschen Familie mit Lebhaftigkeit. »Es ist ein hoher Genuss für mich, ich versichere Sie, wenn ich nur wieder neue Gesichter sehe. Ich lebe so von einem Tage zum anderen, von einer Woche zur anderen in dieser Dunkelheit, und niemand besucht mich.« »Niemand, meine Liebe«, rief Pott in schalkhaftem Tone. »Niemand als du«, entgegnete Madame Potts mit Heftigkeit. »Sie müssen wissen, Herr Pickwick«, erläuterte der Wirt die Klage seiner Frau, »wir sind von einer Menge Genüssen und Vergnügungen ausgeschlossen, an denen wir unter anderen Verhältnissen teilnehmen könnten. Meine öffentliche Stellung als Herausgeber der Eatanswill Gazette, der Ruf, in welchem dieses Blatt in der ganzen Gegend steht, mein bewegtes Treiben im Strudel der Politik«, »Mein lieber Pott«, unterbrach ihn Madame. »Mein Leben«, wollte der Herausgeber fortfahren. »Es wäre mir angenehm, mein Leben, wenn du versuchen wolltest, einen Gegenstand zur Sprache zu bringen, an welchem diese Herren auch einen vernünftigen Anteil nehmen können.« »Aber meine Liebe«, sagte Herr Pott mit großer Demut, »Herr Pickwick nimmt Anteil daran.« »Gut für ihn, wenn er kann«, versetzte Madame Potts mit Emphase. »Ich wenigstens habe deine Politik für mein Leben satt, und die Zänkereien mit dem Independenten und was dergleichen Unsinn mehr ist, widern mich an. Ich begreife nicht, Pott, wie du nur deine Albernheit so auskramen magst.« »Aber meine Liebe«, sagte Herr Potts. »Pah, Unsinn, sprech mir nichts mehr davon«, unterbrach ihn Madame Potts. »Spielen Sie Ecarté, mein Herr?« »Ich wäre unendlich glücklich, es unter Ihrer Anweisung zu lernen«, erwiderte Herr Winkle. »Gut denn, stelle dieses Tischchen in das Fenster und lass mich nichts mehr von deiner langweiligen Politik hören.« »Hannchen«, rief Herr Pott dem Mädchen zu, welches die Lichter brachte, »geh hinunter in mein Studierzimmer und hole mir den Jahrgang von 1828 der Gazette. Ich will Ihnen vorlesen«, fuhr der Herausgeber fort, sich an Herrn Pickwick wendend, »ich will Ihnen einige von meinen leitenden Artikeln vorlesen, die ich damals über den Narreneinfall der Gelben, einen neuen Zoller an unserem Schlagbaum anzustellen, schrieb. Ich denke, Sie werden Ihnen gefallen.« »Ich höre mit Vergnügen zu«, sagte Herr Pickwick. Der Jahrgang kam, der Herausgeber setzte sich und Herr Pickwick nahm an seiner Seite Platz. »Wir haben das Tagebuch Herrn Pickwicks vergebens durchblättert in der Hoffnung, einen Auszug aus jenem schönen Aufsatze zu finden. Wir haben allen Grund zu glauben, dass er von dem Feuer und der Frische der Darstellung ganz bezaubert wurde, und Herr Winkle erinnerte sich auch wirklich des Umstandes, dass Herrn Pickwicks Augen während der ganzen Dauer der Vorlesung wahrscheinlich im Übermaße des Genusses geschlossen waren. die Ankündigung, dass das Essen bereit sei, machte dem Ecarté sowohl als der Rekapitulation der Schönheiten der Eatons Vulgar Set ein Ende. Madame Potts war lauter Entzücken und hatte ihre rosenfarbenste Laune. Herr Winkle hatte schon bedeutende Fortschritte in ihrer guten Meinung gemacht und sie trug kein Bedenken, ihm im Vertrauen die Mitteilung zu machen, dass Herr Pickwick ein köstlicher Alter sei, ein Ausdruck, der einen Grad der Familiarität verriet, den sich nur wenige von denjenigen erlaubt haben würden, welche mit dem Riesengeiste des Mannes näher bekannt waren. Nichtsdestoweniger haben wir es aufgezeichnet, um dadurch zugleich einen rührenden und überzeugenden Beweis zu geben, wie sehr er bei jeder Klasse der Gesellschaft in Achtung stand und wie leicht es ihm war, sich Herzen und Gefühle zu öffnen. Es war spät in der Nacht, lange nachdem sich Herr Tubman und Herr Snodgrass im hintersten Winkel des Pfauen dem Schlafe überlassen hatten, als sich die beiden Freunde zur Ruhe begaben. Die Sinne Herrn Winkles wurden bald vom Schlafe geschlossen, aber seine Gefühle waren entzündet und seine Bewunderung erregt worden. Und manche Stunden, nachdem der Schlaf ihn für die Außenwelt unzugänglich gemacht hatte, schwebten das Angesicht und die Gestalt der reizenden Madame Potts seiner glühenden Einbildungskraft wieder und wieder vor. Das Getöse und der Lärm, der am folgenden Morgen gehört wurde, war hinreichend, um jeden Gedanken, der nicht unmittelbar mit der bevorstehenden Wahl in Verbindung stand, dem verzücktesten Träumer aus dem Kopfe zu treiben. Das Rasseln der Trommeln, das Blasen der Hörner und Trompeten, das Schreien der Menschen und das Trappeln der Pferde hallte vom ersten Anbruch des Tages wieder und wieder durch die Straßen. Und ein Gelegenheitsgefecht zwischen den Plänklern beider Partien belebte die Vorbereitungen und brachte zugleich eine angenehme Abwechslung in ihren Charakter. »Nun, Sam«, sagte Herr Pickwick, als sein Bedienter in das Schlafzimmer trat, wie er eben seine Toilette vollendete, »heute ist alles lebendig, denke ich.« »Reguläres Wettrennen, Herr«, antwortete Herr Weller. »Unsere Leute haben heute Versammlung drunten im Stadtwappen und haben sich bereits heiser gejohlt.« »Ah«, fragte Herr Pickwick, »Sie scheinen Ihrer Partie ergeben, Sam.« »Tag meines Lebens sah ich keine solche Ergebenheit.« »Energisch, nicht wahr?«, fragte Herr Pickwick. »Ungeheuer«, erwiderte Sam, »nie sah ich Leute so viel essen und trinken. Nimmt mich Wunder, dass sie es nur ertragen können.« »Das ist eine zur Unzeit angebrachte Güte von der hiesigen Honoratiorenschaft«, versetzte Herr Pickwick. »Sehr möglich«, erwiderte Sam kurz. »Wackere, muntere, herzhafte Gesellen scheinen es zu sein«, bemerkte Herr Pickwick aus dem Fenster sehend. »Sehr munter«, erwiderte Sam. »Ich und die zwei Kellner im Pfauen hatten die Independentenschaft, die gestern dort zu Nacht speiste, unter der Pumpe.« »Die independenten Wähler unter der Pumpe?« rief Herr Pickwick. »Ja«, antwortete sein Bedienter, »jeder schlief, wo er gefallen war. Wir zogen sie diesen Morgen aus dem Kot, einen nach dem anderen, und stellten sie unter den Pumpbrunnen, alle in ganz schöner, regulärer Ordnung. Das Komitee zahlte den Streich mit einem Schilling für das Stück.« »Ist es möglich?« rief der erstaunte Herr Pickwick. »Gott behüt uns, Sir«, sagte Sam, »wo sind denn Sie getauft worden, dass Sie sich so darüber wundern? Dies ist noch nichts, ganz und gar nichts.« »Nichts?« fragte Herr Pickwick. »Noch gar nichts«, antwortete der Bediente. »Den Abend vor der letzten Wahl bestach die Gegenpartie das Schenkmädchen in dem Stadtwappen einen Hokuspokus mit dem Branntwein zu machen, den sie den 14 noch nicht eingeschriebenen Wählern reichte, welche im Hause über Nacht waren.« »Was verstehst du unter dem Hokuspokus mit dem Branntwein?« fragte Herr Pickwick. »Sie tat ein Schlaftränkchen drein«, versetzte Sam. »Hol mich dieser und jener, wenn sie nicht alle wie die Ratzen schliefen, bis die Wahl schon 12 Stunden vorüber war. Man machte den Versuch, einen davon auf einen Schubkarren zu nehmen und ins Stimmhaus zu bringen, aber er war nicht imstande abzustimmen, und so musste er wieder nach seinem Bette zurückgebracht werden.« Seltsame Kniffe, das, sagte Herr Pickwick, halb zu sich selbst, halb zu Sam. Nicht halb so seltsam, Sir, als der mirakulöse Streich, der einmal zu einer Wahlzeit hier in dem nämlichen Orte meinem eigenen Vater begegnete, versetzte Sam. Was war das? Fragte Herr Pickwick. »Nun, er führte einmal jemand her«, fing Sam an, »die Wahlzeit war vor der Türe und er wurde von der einen Partie bestellt, Wahlmänner von London abzuholen. Den Abend vorher lässt ihn das Komitee der anderen Partie in der Stille rufen und er geht mit dem Boten, der ihn in eine große Stube führt, vollgepfropft mit Herren, Haufen von Papier, Tinte, Federn und dergleichen.« »Ah, Herr Weller«, sagte der Herr auf dem Stuhl, »freut mich, Sie zu sehen, mein Herr. Wie geht es Ihnen?« »Sehr wohl, danke Ihnen, Sir«, sagte mein Vater. »Hoffe, Sie sind auch wohlauf«, sagte er. »Ziemlich wohl, danke Ihnen«, sagte der Herr. »Setzen Sie sich, Herr Weller. Bitte setzen Sie sich.« Mein Vater setzt sich, und er und der Herr sahen einander scharf ins Gesicht. »Kennen Sie mich nicht mehr?«, fragt der Herr. »Könnt's nicht sagen«, antwortet mein Vater. »Oh, aber ich kenne Sie«, sagt der Herr. »Kannte Sie schon, als Sie noch ganz klein waren«, sagt er. »Möglich, ich kenne Sie nicht«, sagt mein Vater. »Das ist sehr seltsam«, sagt der Herr. »Sehr«, sagt mein Vater. »Sie müssen ein kurzes Gedächtnis haben«, sagt der Herr. »Oh, ja, ein ganz kurzes«, sagt mein Vater. »Ich glaube es«, sagt der Herr, »dann schenken Sie ihm ein Glas Wein ein, diskutieren mit ihm über sein Fuhrwerk, machen ihn ganz guter Laune und drücken ihm zuletzt eine 20-Pfund-Note in die Hand. »Es ist ein schlechter Weg nach London«, sagt der Herr. »Hie und da ganz schlecht«, sagt mein Vater. »Besonders am Kanal, glaube ich«, sagt der Herr. »Schmutzig, wenigstens genug«, sagt mein Vater. »Nun, Herr Weller«, sagt der Herr, »ich weiß, Sie führen eine gute Peitsche und können mit Ihren Rossen anfangen, was Sie wollen. Wir halten große Stücke auf Sie, Herr Weller, und wenn Ihnen auf Ihrer Fahrt mit den Wahlmännern ein kleiner Unfall zustöße, wenn Sie dieselben zum Beispiel in den Kanal würfen, ohne dass einer dabei zu Schaden käme, so soll dieses Geld Ihr Eigentum sein«, sagt er. »Meine Herren, Sie sind sehr gütig«, sagt mein Vater, »und ich will in einem zweiten Glas Wein Ihre Gesundheit trinken«, sagt er, und tut es auch, knöpft dann das Geld in seine Tasche und macht seinen Kratzfuß. »Sie werden es kaum glauben«, fuhr Sam mit der größten Leichtfertigkeit fort, »dass, als er des andern Tags mit den Wählern herunterkam, der Wagen an derselben Stelle umpurzelte und die Passagiere samt und sonders in den Kanal fielen.« »Sie kamen aber doch wieder heraus«, fragte Herr Pickwick hastig. »Nun«, versetzte Sam gedehnt, »ich glaube, ein alter Herr ist vermisst worden. Ich weiß, sein Hut kam wieder zum Vorschein, aber ich bin nicht überzeugt, ob sein Kopf darin war oder nicht. Aber was mich bei diesem außerordentlichen und wunderbaren Zufall am meisten wundert, ist, dass der Herr sagte, mein Vater werde an selbigem Platz und an demselbigen Tag umwerfen.« »Es ist ohne Zweifel ein ganz außerordentlicher Zufall«, sagte Herr Pickwick, »aber bürste meinen Hut aus, Sam, denn ich höre Herr Winkle zum Frühstück rufen.« Mit diesen Worten ging Herr Pickwick ins Wohnzimmer hinab, wo er das Frühstück aufgestellt und die Familie bereits versammelt fand. Das Mahl wurde hastig verschlungen, der Hut eines jeden von den Herren war mit einem ungeheuren blauen Bande geziert, welches von den schönen Händen der Madame Pott selbst herumgeschlungen worden war, und da es Herr Winkle über sich genommen hatte, die Dame auf den Giebel eines Hauses zu führen, das in der unmittelbaren Nähe der Wahlbühne stand, so begaben sich Herr Pickwick und Herr Pott allein nach dem Stadtwappen, wo ein Mitglied des Slumkey-Komitees von einem Hinterfenster aus eine Rede an 6 kleine Jungen und ein Mädchen hielt, die er bei jedem neuen Satze mit dem imponierenden Titel »Männer von Eatonsville« anredete, worüber die 6 Jungen jedes Mal ein ungeheures Jubelgeschrei erhoben. Der Hofraum verriet unzweideutige Merkmale des Glanzes und der Stärke der Blauen von Eatonsville. Eine reguläre Armee von Trägern blauer Fahnen war aufgestellt, die zum Teil mit einer, zum Teil mit zwei Stangen und alle mit angemessenen Inschriften in 4 Fuß hohen und verhältnismäßig breiten Charakteren versehen waren. Auch war ein großes Orchester zu sehen, aus Trompetern, Fagottisten und Trommlern bestehend, 4 Mann hoch aufgestellt, welche ihr Geld wert waren, besonders die Trommelschläger, sehr handfeste Männer. Ferner Konstablerkorps mit blauen Stäben, 20 Komiteemitglieder mit blauen Schärpen und eine Menge Wahlmänner mit blauen Kokarden, zu Ross und zu Fuß. Ein offener Wagen mit 4 Pferden für den ehrenwerten Samuel Slumkey und 4 Zweispänner für seine Freunde und Gönner. Und die Fahnen flatterten und das Musikchor spielte auf und die Konstabler fluchten und die 20 Komiteemitglieder plapperten und die Menge brüllte und die Pferde bäumten sich und die Postknechte schwitzten. Jedweder und jedwedes in der ganzen Versammlung war insbesondere zu Nutz, frommen Ehren und Ruhm des ehrenwerten Samuel Slumkey von Slumkey Hall, eines der Bewerber um die Vertretung des Fleckens Eatonswill im Hause der Gemeinen des Vereinigten Königreichs anwesend. Laut und lang war das Jubelgeschrei und gewaltig das Rauschen einer der blauen Fahnen mit der Inschrift »Freiheit der Presse«, als das rothaarige Haupt des Herrn Pott an einem der Fenster der unten stehenden Menge sichtbar wurde. Und fürchterlich war der Enthusiasmus, als der ehrenwerte Samuel Slumkey selbst in Stulpenstiefeln mit einer blauen Halsbinde sich zeigte, besagten Potsch an der Hand fasste und durch melodramatische Pantomimen seine überschwänglichen Verbindlichkeiten gegen die Eatonswill Gazette vor der Menge an den Tag legte. »Ist alles bereit?« fragte der ehrenwerte Samuel Slumkey Herrn Perker. »Alles, mein lieber Herr«, war die Antwort des kleinen Mannes. »Es wurde, hoffe ich, nichts versäumt«, sagte der ehrenwerte Samuel Slumkey. »Nichts ist vergessen worden, mein lieber Herr, durchaus nichts. Am Hoftore stehen 20 frisch gewaschene Männer für Sie, um Ihnen die Hand zu schütteln, und 6 Kinder sind bereits auf den Armen ihrer Mütter, um sie auf die Wangen pätscheln und nach ihrem Alter fragen zu können. Geben Sie sich besonders mit den Kindern ab, mein lieber Herr, so etwas tut immer eine große Wirkung.« »Ich will darauf denken«, sagte der ehrenwerte Samuel Slumkey. »Und vielleicht, mein lieber Herr«, meinte das besorgte Männchen, »vielleicht, wenn Sie könnten, ich sage nicht, dass es unerlässlich sei, aber wenn Sie sich entschließen könnten, eines von Ihnen zu küssen, es würde einen sehr starken Eindruck auf die Menge machen.« »Würde es nicht ebenso viel Wirkung tun, wenn es derjenige täte, der mich vorschlägt, oder derjenige, der den Vorschlag unterstützt?« fragte der ehrenwerte Samuel Slumkey. »Nein, ich zweifle beinahe«, versetzte der Agent. »Wenn Sie es selbst übernehmen würden, mein lieber Herr, ich meine fast, das würde auf Ihre Popularität einen äußerst günstigen Einfluss äußern.« »Gut«, erwiderte der ehrenwerte Samuel Slumkey im Tone der Resignation, »dann muss ich es eben selbst tun. Was liegt im Grunde daran?« »Ordnet den Zug«, riefen die 20 Komiteemitglieder. Unter dem Jubelgeschrei der versammelten Menge traten das Musikchor und die Konstabler und das Komitee und die Wahlmänner und die Berittenen und die Wagen in Reih und Glied, jeder von den 2 Spendern mit so viel Herren vollgepfropft, als aufrecht darin Platz hatten. Und der für Herrn Perker bestimmte war mit Herrn Pickwick, Herrn Tubman, Herrn Snodgrass und ungefähr 50 Komiteemitgliedern bepackt. Es war ein Augenblick ungeheurer Spannung, als der Zug auf den ehrenwerten Samuel Slumkey wartete. Plötzlich erscholl ein gewaltiges Jubelgeschrei. »Er kommt«, rief der kleine Herr Perker mit einer Aufregung, die umso größer war, als der Zug nicht sehen konnte, was vorging. Ein zweites, weit stärkeres Jubelgeschrei. »Er hat den Männern die Hände geschüttelt«, rief der kleine Agent. Ein dritter, noch weit intensiverer Jubel. »Er hat die Kleinen gepätschelt«, sagte Herr Perker vor Freude zitternd. Ein Gebrüll, das die Lüfte durchschütterte. »Er hat eines von ihnen geküsst«, schrie das entzückte Männchen. ein zweites Gebrüll. Er hat ein anderes geküsst, kreischte der Aufgeregte. Ein drittes Gebrüll. Er küsst sie alle, schrie der Begeisterte. Und die Wolken donnerten von dem betäubenden Jubelgeschrei der Menge. Der Zug setzte sich in Bewegung. Wie oder auf welche Weise er sich mit dem zweiten Zuge verwickelte und wie er sich aus der daraus folgenden Verwirrung wieder herausarbeitete, ist mehr, als wir zu beschreiben vermögen, da Herrn Pickwick gleich anfangs von einer gelben Fahnenstange der Hut bis ans Kinn über das Gesicht geschlagen wurde. Wie er wieder einen Blick auf seine Umgebung gewinnen konnte, sah er sich, wie er erzählt, mitten in einer ungeheuren Staubwolke von grimmigen, wilden Gesichtern und tüchtig arbeitenden Fäusten umringt. Er wurde von einer unsichtbaren Gewalt aus dem Wagen gerissen und persönlich in den Kampf verwickelt. Aber mit wem oder wie oder wo, das ist er nicht imstande zu bestimmen. Dann fühlte er sich von der andrängenden Menge auf eine hölzerne Treppe hinaufgeschoben, und als er seinen Hut ablöste, sah er sich von seinen Freunden umgeben und stand ganz vorn auf der linken Seite des Wahlgerüstes. Die rechte war von den Gelben eingenommen und das Zentrum für den Bürgermeister und seine Beamten bestimmt. Einer der Letzteren, der wohlbeleibte Ausrufer von Eatonsville, gebot mit einer ungeheuren Glocke Stillschweigen, während sich Herr Horatio Fitzkin und der ehrenwerte Samuel Slumkey beide die Hand in der linken Brust mit der äußersten Leutseligkeit gegen die brausende See von Köpfen verbeugten, die vor dem Gerüste wogte und mit Schreien, Jauchzen, Jubeln und Brüllen ein Getöse hervorbrachte, das einem Erdbeben Ehre gemacht haben würde. »Dort ist Winkle«, sagte Herr Tubman seinen Freund an den Ellbogen stoßend. »Wo?« fragte Herr Pickwick, seine Brille hervorziehend, die er glücklicherweise bis jetzt in der Tasche behalten hatte. »Dort«, antwortete Herr Tubman, »auf jenem Dachgiebel.« Und wirklich saß er in der bleiernen Traufrinne eines Ziegeldaches ganz behaglich auf einem Stuhle neben Madame Potts. Sie winkten zum Zeichen der Erkennung mit ihren Taschentüchern, und Herr Pickwick warf der Dame zur Erwiderung des Kompliments eine Kusshand zu. Die Feierlichkeit hatte noch nicht begonnen, und da eine untätige Menge immer zu Späßen aufgelegt ist, so war diese höchst unschuldige Handlung hinreichend, um ihren Witz aufzuwecken. »Oh, du alter, schlechter Kerl«, rief eine Stimme, »schielst du noch nach Dirnen?« »Oh, du grauer Sünder«, rief eine andere, »setz seine Brille auf, um nach einem Eheweib zu schielen«, sagte ein Dritter. »Wie er ihr zuwinkt mit seinem alten, verzwickten Auge«, rief eine Vierte. »Gib auf dein Weib acht, Pott«, kreischte eine Fünfte, und dann erhob sich ein schallendes Gelächter. Da diese Spottreden von hämischen Vergleichungen zwischen Herrn Pickwick und einem alten Bock und anderen Witzeleien der Art begleitet waren und überdies noch die Ehre einer unschuldigen Dame antasteten, so kannte Herr Pickwicks Zorn keine Grenzen. Als aber in nämlichem Augenblicke Stillschweigen geboten wurde, so begnügte er sich damit, auf die Menge einen Blick voll Mitleid über ihren beschränkten Verstand zu werfen, worauf sie ein noch brüllenderes Gelächter aufschlug als jemals. »Stille«, riefen die Adjunkten des Bürgermeisters. »Wiffin gebietet Stille«, sagte der Bürgermeister mit einer Würde, wie sie seine hohe Stellung erforderte. Zufolge dieses Befehls gab der Ausrufer ein zweites Konzert mit seiner Glocke, worauf ein Mann in der Menge ausrief, »Semmeln«, welches ein zweites Gelächter erregte. »Meine Herren«, rief der Bürgermeister so laut, als es nur immer die Kraft seiner Stimme gestattete, »meine Herren, Brüder, Wahlmänner des Fleckens Eatonsville, wir sind heute hier versammelt, um einen Repräsentanten an die Stelle unseres letzten«, hier wurde der Bürgermeister durch eine Stimme in der Menge unterbrochen. »Glück dem Bürgermeister, und möge er nie den Nagel und die Drahtpfanne verlassen, wodurch er sein Geld errungen.« Diese Anspielung auf das Gewerbe des Redners wurde mit ungeheurem Beifallsgeschrei aufgenommen, welches unter Begleitung der Glockenmusik des öffentlichen Ausrufers den übrigen Teil seiner Rede mit Ausnahme des Schlusssatzes unverständlich machte. Im Letzteren dankte er der Versammlung für die stille Aufmerksamkeit, womit sie ihn vom Anfang bis zu Ende angehört hätte. Eine Dankesbezeugung, welche ein zweites Jubelgeschrei hervorrief, das ungefähr eine Viertelstunde dauerte. Nach diesem bat ein großer, hagerer Mann mit einer sehr steifen, weißen Halsbinde, nachdem er wiederholt von der Menge aufgefordert worden war, einen Knaben nach Hause zu schicken und fragen zu lassen, ob er seinen Stimmzettel nicht unter dem Kopfkissen habe liegen lassen. Die Versammlung um die Erlaubnis, eine taugliche und geeignete Person zu nennen, welche ihre Interessen im Parlamente vertreten könnte. Und als er Horatius Fitzgen Esquire von Fitzgen Lodge bei Eatonswell genannt hatte, erhoben die Fitzkinisten ein beifälliges und die Slumkinisten ein missbilligendes Geschrei, welches so lange anhielt und so laut war, dass er und sein Beistand, statt zu sprechen, ebenso gut lustige Lieder hätten singen können, ohne dass dadurch irgendjemand klüger geworden wäre. Nachdem die Freunde Horatia Fitzkins Esquire ihren Triumph gefeiert hatten, trat ein gallsüchtiges Männchen mit einem rötlich-gelben Gesicht auf, um eine andere taugliche und geeignete Person vorzuschlagen, welche die Wahlbürger von Eatonswell im Parlament vertreten könnte. Und ohne Zweifel würde der rötlich-gelbe vortrefflich fortgekommen sein, wäre er nicht zu gallsüchtig gewesen, um nicht dem Witz der Menge einen willkommenen Anhaltspunkt zu bieten. Aber nachdem er einige Sätze voll blumenreicher Beredsamkeit vorgebracht hatte, klagte der rötlich-gelbe diejenigen von der Menge an, die ihn unterbrochen hatten, und ging dann nach diesem fruchtlosen Bemühen zu Drohungen gegen die Herren auf der Wahlbühne über, worauf ein Aufruhr entstand, der ihn in die Notwendigkeit versetzte, seine Gefühle nur noch in einer ernsten Gebärdensprache auszudrücken, worauf er die Rednerbühne seinem Beistand überließ, welcher eine Rede, die eine halbe Stunde dauerte, vom Papier herunterlas und sich auf keinerlei Weise hätte stören lassen, da er sie der Eatonswell Gazette eingesendet hatte, worin sie Wort für Wort abgedruckt war. Dann trat Horatia Fitzkin Esquire von Fitzkin Lodge bei Eatonswell in höchst eigener Person auf, um die Wahlversammlung anzureden, aber er hatte nicht so bald zu sprechen angefangen, als die Musikbande, die von dem ehrenwerten Samuel Slumkey aufgestellt war, mit einer Heftigkeit einfiel, gegen welche ihre Leistungen am Morgen nur Kinderspiel waren. Zur Vergeltung fing die Partie der Gelben an, die Köpfe und Schultern der Blauen zu bearbeiten, worauf die Blauen den Versuch machten, sich von dieser unangenehmen Nachbarschaft der Gelben zu befreien. Und nun folgte ein Schlagen, Stoßen und Kämpfen, das wir ebenso wenig billigen können, als es der Bürgermeister konnte, ob er gleich 12 Mann von seinen Konstablern mit dem gemessenen Befehl absandte, die Rädelsführer zu greifen, deren Anzahl sich ungefähr auf 250 belaufen haben mag. Diese Auftritte versetzten Horatia Fitzkin, Esquire von Fitzkin Lodge und seine Freunde in Zorn und Wut. Bis zuletzt Horatia Fitzkin, Esquire von Fitzkin Lodge, um die Erlaubnis bat, seinen Gegner, den ehrenwerten Samuel Slumkey von Slumkey Hall, zu fragen, ob diese Musikbande mit seiner Bewilligung spiele, eine Frage, deren Beantwortung der ehrenwerte Samuel Slumkey von sich ablehnte, worauf Horatia Fitzkin Esquire von Fitzkin Lodge dem ehrenwerten Samuel Slumkey von Slumkey Hall die Faust wies und der ehrenwerte Samuel Slumkey, dadurch gereizt, den Horatia Fitzkin Esquire zum Kampf auf Leben und Tod herausforderte. Auf diese Verletzung aller bekannten Gesetze und Regeln befahl der Bürgermeister ein anderes Glockenkonzert und erklärte, er werde sowohl Horatia Fitzkin Esquire von Fitzkin Lodge als auch den ehrenwerten Samuel Slumkey von Slumkey Hall vor sich rufen lassen, um den Frieden zu beschwören. Auf diese furchtbare Erklärung traten die Beistände der beiden Kandidaten ins Mittel und nachdem sich die Anhänger einer jeden der zwei Parteien 3/4 Stunden lang gegenseitig herumgezankt hatten, berührte Horatia Fitzkin Esquire seinen Hut gegen den ehrenwerten Samuel Slumkey und der ehrenwerte Samuel Slumkey den seinigen gegen Horatia Fitzkin Esquire. Das klingende Spiel hörte auf, die Menge war zum Teil beruhigt und Horatio Switzkin Esquire konnte nun fortfahren. Die Reden der beiden Kandidaten, so verschieden sie in jeder Rücksicht waren, ließen den großen Vorzügen und Verdiensten der Wahlbürger von Eatonsville volle Gerechtigkeit widerfahren. Jeder sprach sich dahin aus, dass die Welt noch nie freiere, aufgeklärtere, patriotischere, hochherzigere und eigennützigere Männer gesehen habe, als diejenigen wären, welche für ihn zu stimmen versprochen hätten. Jeder deutete dunkel darauf hin, dass die Wahlmänner auf der entgegengesetzten Partie an gewissen Schwächen leiden, welche sie unfähig machen, die wichtigen Pflichten zu erfüllen, die ihnen obliegen. Fitzkin drückte seine Bereitwilligkeit aus, alles zu tun, was man von ihm begehre. Slunky seinen Entschluss, nichts zu tun, was man von ihm verlange. Beide sagten, der Handel, die Industrie und der Wohlstand von Eatonsville liege ihnen mehr am Herzen als jeder andere Gegenstand auf der Welt. Und jeder meinte mit Zuversicht behaupten zu dürfen, dass er der Held des Tages werden würde. Hierauf wurde durch Handaufheben abgestimmt. Der Bürgermeister erklärte sich für den ehrenwerten Samuel Slumkey von Slumkey Hall. Horatio Fitzkin Esquire von Fitzkin Lodge verlangte Stimmenzählung und Stimmenzählung wurde angeordnet. Dann wurde dem Bürgermeister eine Dankadresse votiert für sein würdiges Verhalten auf dem Stuhle. Anmerkung des Übersetzers, Stuhle, in dem Fall Präsidium. Und der Bürgermeister dankte ergebenst für diesen Beweis der Zufriedenheit, während er im Stillen wünschte, einen Stuhl für sein würdiges Benehmen gehabt zu haben, denn er hatte während der ganzen Dauer der Feierlichkeit gestanden. Die Züge reihten sich wieder aneinander, die Wagen arbeiteten sich langsam durch das Gedränge und das Volk ging fluchend und jauchzend auseinander, je nachdem es seine Gefühle oder seine Laune mit sich brachten. Während der ganzen Zeit der Stimmenzählung war die Stadt in fieberhafter Aufregung. Alles wurde auf dem liberalsten und nobelsten Fuße betrieben. Steuerbare Artikel waren in allen Wirtshäusern außerordentlich wohlfeil und Sänften paradierten in allen Straßen zur Bequemlichkeit derjenigen Wahlmänner, welche von einem vorübergehenden Schwindel befallen wurden. Eine Epidemie während des Parteikriegs unter der sämtlichen stimmfähigen Bürgerschaft in einem höchst beunruhigenden Grade herrschte und unter deren Einfluss eine Menge Mitglieder besinnungslos auf dem Pflaster anzutreffen waren. Eine kleine Anzahl von Wahlmännern hielt seine Stimme bis auf den letzten Tag zurück. Dies waren berechnende und nachdenkende Personen, welche sich noch von keiner Partei durch die vorgebrachten Argumente hatten bestechen lassen, wiewohl sie mit jeder derselben häufig Zwiesprache hielten. Eine Stunde vor dem Abschlusse der Zählung bat Herr Perker um die Ehre einer geheimen Unterredung mit diesen einsichtsvollen, diesen hochherzigen, diesen patriotischen Männern. Es wurde ihm willfahrt. Seine Argumente waren kurz, aber überzeugend. Sie gingen miteinander in den Stimmsaal. Und als sie ihre Namen eingetragen hatten, wurde auch der ehrenwerte Samuel Slumkey von Slumkey Hall als Parlamentsmitglied eingetragen. Ende von Abschnitt 14, gelesen von Jos van Aken. Braunschweig, 13. März 2025.